Der Blick auf einzelne Euro-Länder. Wie in Kapitel 3 gezeigt, haben sich seit Beginn der Währungsunion die Unterschiede zwischen den Teilnehmerstaaten nicht verkleinert, sondern vergrößert, wobei die Nordländer inklusive Deutschland und die Südländer inklusive Frankreich sich in unterschiedliche Richtungen entwickelten. Nun war es immer schon ein Irrtum zu glauben, dass ein gemeinsamer Wirtschaftsraum und eine gemeinsame Währung quasi automatisch auch reale Konvergenz bewirken würden. Die reale Konvergenz unter den Altmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft kam, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, bereits Anfang der 80er Jahre zum Stillstand. Auch die Währungsunion hat daran nichts geändert. Im Währungsgebiet der USA sind die regionalen Einkommensdisparitäten übrigens noch größer als im Euroraum und ebenfalls langfristig stabil. Allerdings sind im Währungsgebiet der USA die regionalen Unterschiede bei der Arbeitslosigkeit geringer, beim Niveau der Löhne und Gehälter dagegen höher als im Euroraum. Die Unterschiede in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Innovationskraft von Volkswirtschaften müssen sich nicht zwangsläufig in der finanziellen Solidität der staatlichen Haushaltsführung und im Grad der Staatsverschuldung widerspiegeln. Es gibt reiche Staaten mit bedenklichen Verschuldungsgraden, USA, Großbritannien, und arme Staaten mit niedriger Verschuldung und erheblicher Konsolidierungsleistung, Estland und in jüngster Zeit Rumänien. Im Euroraum fällt aber der relative Gleichlauf der Unterschiede bei Produktivität, Innovationskraft, Exportstärke, Kostendynamik am Arbeitsmarkt einerseits und bei der unterschiedlichen politischen Entscheidungsfähigkeit in Hinblick auf solide Staatsfinanzen andererseits ins Auge. Es ist sicherlich zu schlicht, diese systematischen Unterschiede zwischen den Nordländern und den Südländern der Währungsunion auf fundamentale Faktoren zurückzuführen und sie für quasi unveränderliche sozioökonomische Konstanten zu halten. Aber diese Unterschiede bestehen gleichwohl, und es macht auch wenig Sinn, sie zu leugnen. Sie zeigen sich in der unterschiedlichen Qualität der Bildungsergebnisse, in der unterschiedlichen Qualität der Regierungsarbeit und der öffentlichen Verwaltung, in einem unterschiedlichen Vertrauen der Gesellschaft zum Staat und seinen Institutionen und letztlich in unterschiedlichen Wegen, gesellschaftliche Konflikte zu lösen oder eben auch nicht. Angesprochen auf das Erfolgsgeheimnis der ostasiatischen Volkswirtschaften im Allgemeinen und Singapurs im Besonderen, beschrieb Singapurs Finanzminister Tharman Shanmugaratnam, was er an Deutschland und der Schweiz bewundert. Die calvinistischen und lutherischen Traditionen, harte Arbeit, Sparen und respektvoller Wettbewerb sind Werte, die wir für extrem wichtig halten. Er hätte sich dabei aber ebenso auf alle Nordländer des Euroraums beziehen können. Die Folgen der Weltfinanzkrise hatten die kleinen baltischen Staaten, die sich erst 20 Jahre zuvor aus der Sowjetunion und dem Kommunismus befreit hatten, ungleich stärker gebeutelt als Griechenland und jedes andere südeuropäische Land. Allein im Jahr 2009 ging in Lettland die Wirtschaftsleistung um 18% zurück. Aber die Politik zog schnell die ganz harten Konsequenzen und seit 2011 wächst die Wirtschaft wieder. Sandra Kalniete, früher lettische Außenministerin und EU-Kommissarin und jetzt Abgeordnete im Europäischen Parlament, meint zu diesem mit Leidensfähigkeit verbundenen Handlungswillen: Wir sind eben ein nordisches Volk. Wir sind weniger emotional, eher vernünftig. Auch bei den übrigen postkommunistischen EU-Mitgliedern ist das Verständnis für die politischen Entscheidungsnöte der Südländer im Euroraum nur gering ausgeprägt. Das ziemlich arme Bulgarien, Griechenlands unmittelbarer Nachbar, hatte 2011 ein Staatsdefizit von 2,5% und eine Staatsschuld von 17,5% des BIP. Anlässlich einer Pressekonferenz mit Angela Merkel sagte der bulgarische Ministerpräsident Boyko Borissow im Januar 2012: Ich möchte meinen Kollegen den Ratschlag geben, dass sie sich weniger mit Deutschland und mehr mit ihren Haushaltsdefiziten und ihren Außenschulden beschäftigen. Dann bräuchten sie auch nicht mehr in Berlin um Hilfe zu bitten. Tschechien hatte 2011 ein Staatsdefizit von 4,1% und einen Schuldenstand von 39,9% des BIP. Auch der tschechische Premierminister Petr Nečas äußerte sich im Februar 2012 zu Griechenland und meinte: »Ich möchte nicht undiplomatisch sein, aber wenn man sich das griechische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und die Kaufkraft anschaut, dann muss man feststellen, dass Griechenland wirklich nur ein Schrittchen vor uns steht.« Zwischen unseren Renten und Löhnen und denen in Griechenland gibt es aber dramatische Unterschiede. Der Mindestlohn in Griechenland liegt bei etwa 750 Euro, bei uns sind es 320 Euro. Befragt, wie es mit Griechenland weitergehen solle, antwortete er: »Es gibt nur drei mögliche Wege. Das erste sind sehr tiefe Strukturreformen, durchgeführt freiwillig durch Griechenland, vergleichbar mit der Transformation der postkommunistischen Staaten in den 90er Jahren. Der zweite Weg wäre eine Art Fiskalkuratel, dass also die Eurozone Aufsichtsrechte bekäme über den griechischen Haushalt. Und der dritte Weg wäre, Griechenland verlässt den Euroraum. Der erste Weg wäre natürlich der beste, aber das muss Griechenland selbst entscheiden.« Die drei von Petr Nečas genannten Alternativen treffen genau den Punkt und sie lassen sich mit Abstufungen auf alle Südländer des Euroraums einschließlich Frankreichs anwenden. Die erste Alternative, sehr tiefe Strukturreformen, die freiwillig durchzuführen sind, ist dabei die schwerste. Diese Reformen sind ja bisher deshalb unterblieben oder nur unzureichend durchgeführt worden, weil sie wegen ihrer sozialen Härten und des Angriffs auf Besitzstände undurchsetzbar schienen. Die negativen Wirkungen treten sofort auf, die positiven zeigen sich erst langfristig. Die zweite Alternative, verstärkte Finanzaufsicht und Einschränkung nationaler Souveränität, wird gerade mit Fiskalpakt und Schuldenbremse versucht. Die dritte Alternative, Ausscheiden aus der Währungsunion, möchten alle Beteiligten um jeden Preis vermeiden. Eine vierte Alternative, mehr finanzielle Transfers in die Problemländer und eine verstärkte gemeinschaftliche Haftung für ihre Schulden, wurde von Petr Nečas nicht erwähnt. Er wird sich etwas dabei gedacht haben, denn auch Tschechien müsste ja zahlen, wenn es eines Tages dem Euroraum beitreten sollte.